Mittwoch, der 2.3.2005. Tja, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, was ist das denn für ein Scheiß? Was soll das? Warum darf ich nichts lesen? Warum muss ich mir jetzt Krampf anhören? Und für all diejenigen, die sich fragen, was soll der Scheiß, ist hier die Antwort: Dies ist ein Podcast. Ganz toll, ganz neu, brauche ich nicht, mache ich trotzdem. Und zwar geht es bei Podcasts darum, das ist was ganz Tolles, Neues, abgeleitet von iPods, die von Apple hergestellten MP3-Player. Bei Podcasts geht es darum, Radiosendungen über das Internet zu verbreiten. Der normale Surfer wird sich vielleicht fragen, was soll das? Ich habe mich das auch gefragt und bin auch nicht zu einer wirklich neuen Erkenntnis gekommen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist der Umstand, dass man die Inhalte, wenn sie jetzt auch in akustischer Form vorliegen, vielleicht eine kleine Wende bringen aus all dem tristen Alltag der Internetseiten, die man sich angucken oder lesen kann, durchlesen kann, wobei meist dann wahrscheinlich doch eher geguckt als gelesen wird, und jetzt hat man eben noch die Möglichkeit, was nebenher zu machen, ein Ei in die Pfanne zu schlagen, seine Wohnung aufzuräumen, während man im Internet in Anführungsstrichen surft. Man kann also jetzt diese kleinen, billig, trashig produzierten Radiosendungen, gerade so wie diese, sich auf seinem Rechner runterladen und anhören. Oder, wenn einem langweilig ist, diese eben auch auf einen iPod oder einen anderen MP3-Player mitnehmen und unterwegs hören. Ja, mein Name ist Marco Bacchera und dies ist meine erste solche Sendung an dich, an euch, und ich weiß noch nicht, ob es mehr geben wird, ob sich dann vielleicht auch einmal andere Gesprächspartner hier einfinden werden. Im Moment ist das aber auch nicht weiter wichtig, denn es ist eigentlich nur ein erster Versuch, und mal schauen, wie er ankommt. Ja, daher ansonsten erstmal bis dahin und tschüss.